Südlicher Stadtrand von Berlin. Eine alte Villa im Grunewald. Fleckige Ulmen, weiche Abendstimmung. Ein Fiat Scudo knirscht im Kies. Ruf mich in 3 Minuten an und lass den schnurlose Dings da, den schnurlose Telefon. Ja? Gott, ist mir schlecht. Es ist Punkt 19 Uhr. Wann ist denn Georg hier? In einer Stunde? Wir sind doch Dilettanten. Vielleicht schafft das schneller. Warum habe ich mich bloß darauf eingelassen? Da kommt ein Killer und wir haben nur Küchengeräte. Soll ich vielleicht die Heckenschere? Lass mich das doch mit dem klären, wenn du so viel Angst hast, Papa. Klären? Geh in den Zimmer nebenan, Claudia. Und kein Mucks, ja? Ich stehe die Stunde durch. Wenn dieser Mann irgendwas mit dir macht... Rufst du nicht die Polizei? Schwör dir! Dreh ihm bloß nie den Rücken zu, hörst du, Papa? Wie ein Mörder sieht er eigentlich nicht aus. Beweg die Gardine nicht! Hier darf niemand außer mir sein. Vielleicht ist er ja wirklich nur ein Buchhändler. Das Geheimnis des Hofnarren. Kriminalhörspiel von Andrea Czesinski. Nach dem Roman von Detlef Blum. 19.02 Uhr. Die Tür der Villa öffnet sich. Der Antiquar Simon Schuster sieht in das Gesicht eines Mannes, das ihn an nichts erinnert. Mit dir, Herr Schuster. Ja? Angenehm. Mein Name ist Schreiner. Wir hatten eine Verabredung. Ja, gut rein. Ich bin neugierig auf Ihre Bücher. In guten Abend sind zwar nicht mein Gebiet, aber die Frühzeit des Buchdrucks. Hier, bitte. No, nett haben Sie es doch. Entschuldigen Sie. Ja? Schuster? Claudia! Was liegst du? Im Stau bei Braunschweig? Schade. Ich hätte dich jetzt gerne dabei gehabt. Papa. Wie? Weiter so machen. Georg kommt doch sowieso erst morgen. Fahr vorsichtig. Oh, nur ruhig bleiben. Ich auch. Wenn meine Tochter mit dem Wagen unterwegs ist, bin ich immer unruhig. Sie müssen also mit mir allein vorlieb nehmen. Was unser Geschäft abkürzen wird, Herr Schuster. Ich habe hier in meiner Tasche, neben den sehr seltenen Druckwerken, die Sie sich schon ansehen sollten, auch noch eine Pistole. Selbstverständlich schwer gedämpft. Also wenn Sie jetzt bitte die Hände in Gesichtshöhe halten würden. Aha. Sie heißen sicher auch nicht Schreiner. Na, selbstverständlich nicht. Ich fand's nur so originell. Schuster, bleibt bei deinen Leisten und wo Covid wird, vorhin spähen. Es ist wirklich originell. Wollen Sie mich ausrauben? Aber na. Ich hole mir nur, was Sie für mich aufbewahren. Außer wertvollen Büchern bewahre ich hier in meinem Haus nichts auf. Ruben. Ja. Klaus Ruben. Und jetzt lassen Sie jede Rumruderei bitte weg. Wir beide werden uns konzentriert über ein paar Leerstellen in unserem Wissen unterhalten. Und es wäre mir angenehm, wenn auch Sie mich befragen würden. Sie haben ein Anrecht auf Informationen. Das ist eine Unverschämtheit. Was klappert denn da in Ihrer Tasche? So was von dreist. Handschön und ein paar Instrumente. Sie sind neugierig, Herr Schuster, und clever. Ich bewundere Sie. Die Handschön bringe ich sofort zum Einsatz. Also? Wenn ich Sie zum Heizungsrohr bieten dürfte. Die Pistole habe ich ungern. Darf ich rauchen? Bin selbst Raucher. Zigarren. Tu dem bloß nichts. Lassen Sie eine Hand frei. Ich muss rauchen, sonst kann ich nicht reden. Sie sind Linkshänder. Also justiere ich Ihr rechtes Handgelenk hier oben an diesem Verbindungsstück. So. Das werden Sie doch hoffentlich nicht aus der Wand reißen. Ja, selbstverständlich. Ich kann auch mit rechts rauchen. Woher wissen Sie, dass ich Linkshänder bin? Ich weiß fast alles über Sie, Simon Schuster. Ich kenne Sie seit vielen Wochen. Sie sind mir sympathisch. Und Sie haben ganze Arbeit geleistet. Die Sie mir jetzt wegnehmen wollen. So ist es. Ja, geben Sie mir bitte aus dem Humidor eine Zigarre. Monte Cristo oder eine Cohiba? Monte Cristo. Wenn Sie sie bitte anschneiden würden. Aber das dauert doch eine Stunde, so lange wird die gar nicht bleiben. Ja, Wenn man schon mal so beieinander steht, bedienen Sie sich. Na, dann nehme ich eine Cohiba. Bitte. Ich habe nichts mehr davon mitbekommen, dass Sie mich verfolgen. Nichts. Ich habe Sie nie gesehen. Ich habe wirklich geglaubt, Sie sind der Buchhändler Schreiner. Na, Herr Kollege, ist der Schatz hier in Ihrem Haus? Es gibt keinen Schatz. Wir haben uns geirrt. Die Arbeit war umsonst. Hm. Sie können jetzt noch einen Zug nehmen und dann verklebe ich Ihnen den Mund. Nein. Das lassen Sie bitte, ja? Wenn ich Ihnen dann in länger werdenden Abständen die Nase zuhalte, bekommen Sie vielleicht Lust zu plaudern. Also, wenn Sie mitmachen, kriegen einen Herzinfarkt. Du hast keinen Herzinfarkt. Sie weiß nicht, wie weit ich bei Ihnen gehen muss, Schuster. Sie wissen ja, Galileo mussten Sie nur die Instrumente zeigen. Ich möchte Sie weder zwicken noch stechen, das ist mir unangenehm. Sie sind ein alter Mann, grau gebeugt, kurzsichtig. So ein mieser Typ. Sie sind übrigens ein typischer Antiquar, ganz typisch, gebildet und ausreichend närrisch. Und was sind Sie? Von Beruf, Mike. Antiquitäten. Ich besitze einen gut gehenden Laden in Wien. In Wien? Das verstehe ich überhaupt nicht. Na? Schauen Sie. Auf unserem Dachboden fand ich vor knapp 3 Jahrzehnten einen Koffer mit sonderbaren Schriften. Archivalien, die meinem Onkel gehörten. Historische Dokumente und Recherchen zur geheimen Operation Goldspur. Na? Sagt Ihnen das was? Nee, nicht. Nie gehört. Die Nachkriegsviren haben diesen Koffer auf unseren Dachboden geschleust und niemand hat sich jemals mehr für die hoffnungslose Operation Goldspur interessiert. Die Nazis waren da übrigens auch erfolglos aktiv. Ich habe diese Schriften gelesen, statt sie zu verbrennen. Und seitdem bin ich besessen. Und wenn einer jahrelang eine Spur verfolgt und nicht einen Zentimeter weiterkommt, obwohl er ganz nah dran ist, dann hat er wohl ein Recht darauf zu erfahren, warum nicht er, sondern ein kleiner Berliner Antiquar das Wunder vollbrachte. Wir haben auf ein Wunder gehofft. Ja, und es begann. Na, was ist? Kommen Sie, na. Wo bleibt denn der Georg? Sind Sie ein lieber Antiquar? An dieser Stelle macht sich eine erste Rückblende in das vergangene Jahr erforderlich. Simon Schuster liegt auf der Terrasse seiner renovierungsbedürftigen Villa und hört im Sonntagnachmittagshalbschlaf die energischen Schritte seiner Tochter. Sag mir doch mal was zu dieser Ausgabe. Ich hasse es, wenn du dir Bücher aus meinem Glasschrank nimmst. Das sind Unikate und du mit deiner geschmeidigen Hautcreme. Blaues Marokkanleder. Ein wundervoller Einband. 7. Auflage, Insel Felsenburg von Johann Gottfried Schnabel von 1751. Ein skurriles Exlibris. Eselskopf mit Würfel und Kartenspiel. Was noch? Lässt sich rauskriegen, wem das Buch gehört hat? Als letztem? Nein, damals, 1751. Könntet ihr morgen in London anrufen. Der sitzt da im britischen Museum und hat Zugriff auf die größte Ex-Libris-Sammlung der Welt. 100.000 Exponate. Gut, machen wir. Und jetzt liest das hier, diese Stelle. Kraul, lass mich in Ruhe. Es ist Sonntag. Lies das doch mal vor. Schön. Nur ein Narr kann es erraten. Der Schlüssel liegt bei meinem Ruhm. Man grabe tief nur 200 Schritt von der Allee bei Nummer 57. 3 Pfundsachen. Kisten, nebst anderem gewöhnlichen Geschenken, vor die Jugend empfangen hatte. Zu rechter Zeit den Rückweg antraten. Der gibt keinen Sinn. Du hast also in diesem Buch noch nie gelesen? Natürlich habe ich die Insel Felsenburg gelesen. Aber An dieser Ausgabe interessiert mich wirklich nur der Einband. Ich bin Antiquar und kein Germanist. Dann pass mal auf. Ich habe 5 Ausgaben bis hin zu Reklam verglichen. Und eine andere 7. Auflage von 1751. Überall ist der Text verständlich. Aber in deiner Ausgabe ist genau diese Stelle beim Drucken ausgetauscht worden. Mit der gleichen Schrifttype. Was regst du dich so? Weil wir hier den Plan zu einem vergrabenen Schatz in der Hand halten könnten. Das ist ein chiffrierter Hinweis auf 3 vergrabene Kisten. Können wir das Ex Libris deinem Freund Tom auch faxen? Klar. Es ist 19.15 Uhr. Über der Villa im Grunewald sammeln sich wie jeden Abend die Krähen. Simon Schuster sieht auf Rubens dichten braunen Scheitel, der an Claudias Plüschbison erinnert. Das ist böswürdig, dieser ausgekochte Hund von einem Norn. 250 Jahre später ein falscher Satz. Wieso hat er das gemacht? Wieso hat sie das gefunden? Weil ich hier so Sensibilität für Sprache und Kultur mit ihm habe, Herr Ruben. Also mich los, die Antiquitätenhändler. Also Contenance. Sie werden dem gebotenen Konzentrat erzählen, wie es weiterging. Und wenn ich mich weigere? Schuster, Sie wissen immer noch nicht, was mir dieser Moment bedeutet. Ich nehme Sie scheibchenweise auseinander. Und Sie werden mir alles erzählen. Und zwar in einer Version, die glaubhaft ist. Sie gestatten, dass ich Ihre Tochter im Weiteren bei Ihrem Vornamen nenne, da auch sie mir vertraut geworden ist. Einverstanden? Sagen Sie, was macht ihr übrigens in Braunschweig? Na, sehr wurscht. Da passen Sie auf Ihre Oschen auf. Hinein in einen sanftgelben Septembernachmittag in Schusters kundenleeres Antiquariat ist der Einsatz einer zweiten Rückblende unerlässlich. Aus dem Antiquariatsfax quillt Papier. Ja, ja. Antwort von Tom. Lieber Simon, ein Glück, dass unsere Ex-Libris-Sammlung inzwischen elektronisch erfasst ist. Ich brauchte nur die Suchbegriffe Eselskopf, Würfelspiel und Karten in verschiedenen Versionen einzugeben. Der gesuchte Besitzer heißt Johann Ernst Schneller, 1700 in Berlin geboren, 1750 in Dresden im Dienst von Kurfürst Friedrich August II. Von Sachsen, deutscher Hofner. Entzog sich wegen Verdachts auf Hochverrat am 31.08.1756 seiner Verhaftung durch Selbstmord. Wozu brauchst du das? Grüße aus London, Tom. Dresden. War ein Hofner reich? Was vergräbt so einer? Wenn ein Hochverräter war, vielleicht nur Akten. Das sind Historikerträume, aber nicht unsere, Claudia. Das ist absurd. Dresden lag in Schutt und Asche. Da findest du nichts mehr. Nun verbau doch nicht gleich das ganze Spiel. Spiel? Ich begebe mich nicht auf Zeitraum der Schatzsuche, wenn auf dem Gold jetzt eine Hotelkette thront. Das sind eben ahnungslose Häuslebauer. Ich wüsste nicht mal, wie man daran geht. Alles über den Narren rauskriegen und alles über die Stadt vor 250 Jahren. Ganz einfach. Erinnerst du dich an Dr. Hans Hilbrecht? So ein hölzerner Literaturmensch. Den musstest du nur antippen und der schnurrte die sächsische Geschichte hoch und runter. Der hat bei mir ein paar seltene Originale gekauft. Eine Handschrift von Ernst Moritz Arndt den fast in Ekstase versetzt. Den sollte ich mal anrufen und nach dem Narren befragen. Papa? Hä? Kleine? Ich glaube an den Schatz. 19.19 Uhr. Klaus Ruben spürt einen unpassenden Speichelfluss. Er unterdrückt seinen Appetit auf Linsen mit Speck. Sein Magen kollert. Ein kleines Grinsen läuft aus Schusters blassem Mund. Anfang September stand ich beim Buchhändler Höfel auf der Matte. Oh, es ist ausgegangen. Ich brauche Feuer. Höfel, Sie als gewiefter Antiquar wussten natürlich sofort, dass Sie zum Buchhändler Höfel mussten. Was? Intuition. Irgendwo mussten wir ja anfangen. Ihre Asche gehört aber auch nicht auf den Fußboden. Oh, pardon. 15. September des Vorjahres. Der Buchhändler Höfel lässt ein Manuskript senken. Simon Schuster steigt die Treppe zur Galerie hoch. Höfel mustert den ihm entgegenkommenden durch seine Brille. Höfel! Ach, Schuster! Was führt meinen geschätzten Konkurrenten zu mir? Ich interessiere mich für Autografen eines gewissen Johann Ernst Schneller mit der 18. Jahrhundert. Ah, der Hofnarr. Was interessiert Sie denn an dem? Schuster, er kann bei mir Briefe von Goethen oder Karl May erwerben. Eine Bulle Oberns des 8. 1643. Aber das dürfte Ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigen. Schuster, Sie sammeln doch überhaupt keine Autografen. Was zur Hölle wollen Sie wirklich mit Handschriften von dem Namen? Es gibt also welche. Was soll ich denn Ihrer Meinung nach wollen? Mein Interesse ist rein persönlich. Die Autografen bleiben Ihr Metier. Er hätte auch keine Chance, mich da jemals zu überbieten. Vor 20 Jahren habe ich Tagebuchaufzeichnungen des Narren nach Österreich verkauft. 62 Seiten, leicht verbrannt in den Ecken und unvollständig. Archiv oder Museum? Ein privater Sammler, dessen Namen ich selbstverständlich nicht nennen kann. Ich könnte nachfragen, ob er eine Kopie für Sie anfertigen lässt. Aber Schuster, das wird teuer. Erinnern Sie sich noch, aus welcher Zeit die Briefe stammen? Die letzten zwei Lebensjahre, das Narren 1754 bis 56. Geben Sie mir die Briefe von Leon Feuchtwanger und ich rufe dort an. 23 eigenhändig unterschriebene Briefe von Feuchtwanger gegen 62 Kopien. Das ist unfair. Sie müssen mich ja nicht mögen. 19.23 Uhr. Claudia Schuster starrt im Zimmer nebenan auf ihren Zweitanschluss, als wollte sie die Szenerie in seinem Display erkennen. Georg, Mensch, wo bleibt denn der Georg? Rubens Stimme schnarrt aus dem Kunststoffstück. Natürlich gibt's in den Aufzeichnungen keinen einzigen verwendbaren Hinweis. Mit Handybus habe ich die Kopien per Express nach Berlin geschickt. Das hätte mich wohl wundern sollen, wie schnell der Packen hier ankam. Aber dass der Absender ein verstiegener Schatzsucher ist, hätte ich mir nie träumen lassen. Ich habe immer gewusst, dass es den Schatz gibt. Es gibt ihn nicht. Sie sind einer Illusion erlegen. Ja, das wird sich herausstellen. Ja, das hat er gut gesagt. Das ist gut. Gut, weiter. Sagen Sie, geben Sie mir einen Topfen von Ihrem Whisky ab. Ich könnte ja auch noch Kaffee kochen. Sie auch? Schuster. Ja. Ich werde ganz offen zu Ihnen sein. Es ist mein Bedürfnis. Mir ist, als würde in einem lange verschlossenen Haus endlich die Fenster aufgestoßen. Mir stirbt der Arm ab. Aber kommen's. Da, denken Sie. Ich werde so lange in Monte Cristo. Trink nicht so viel, Papa, trink nicht so viel. Also noch am selben Abend rief ich in Dresden an. Und jetzt raten Sie mal wen. Dr. Hans Hilbrecht. Na, den kannte ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Jetzt bin ich auf Ihr Gesicht gespannt. Der einzige mir bekannte Mitwisser und Gläubiger im Fall des nahen Schatzes war mein alter Bekannter. Gerhard von Sassen. Ach nee. Ich hab's gewusst. Ihr Gesicht, ja, von Sassen, jawohl. Aber Sie zum Staatssekretär in Dresden, kulturelle Belange. Ja, ein portionierter Typ mit Hang zum Ministerpräsidenten. Naja, Sie haben ihn ja kennengelernt. Ich habe ihm nur zwei Namen genannt. Johann Ernst Schneller, der Noah, und Simon Schuster, der Antiquar. Ich habe gedacht, der beißt ins Telefon. Von Sassen, Ihr Komplize, immer. Na, Komplize nicht. Kompagnon ist netter. Und Dr. Hilbrecht? War der arme Kenner der Materie auch ein Kompagnon? Dresden im Oktober. Mildes Herbstlicht schaukelt auf der Elbe. Der Staatssekretär Gerhard von Sassen sieht neidvoll einem letzten Ausflugsdampfer hinterher. Dann öffnet er eigenhändig dem Literaturwissenschaftler Dr. Hans Hilbrecht die hohe Tür zu seinem Büro. Eine Gesprächsvermutung. Ich rede erst gar nicht um den heißen Brei rum. Können Sie sich vorstellen, den gut dotierten Leitungsposten eines zu gründenden, richtig großen Dresdner Literaturhauses zu übernehmen, Dr. Hilbrecht? Ja. Na, ich schlage seit Jahren die Gründung eines solchen Hauses vor. Ihre diesbezüglichen Aktivitäten sind nicht unbemerkt geblieben. Ich habe etliche konzeptionelle Vorüberlegungen quasi in der Tasche. Sie erinnern sich doch sicherlich... Zweifellos kompetente Überlegungen müssen wir jetzt nicht im Detail erläutern. Trauen Sie sich eine solche Arbeit zu? Erfahrungen haben Sie, das Alter stimmt, privat sind Sie sympathischerweise Spezialist für sächsische Kultur und Staatsgeschichte, alles passt. Und ich hätte freie Hand? Selbstredend. Dann kümmern Sie sich rasch um die formalen Angelegenheiten, Anschubfinanzierung, Trägerschaft, Personalausstattung, laufende Kosten etc. Und dann fahren Sie nach Berlin. Also, die Berliner Literaturhäuser sind mir im Wesentlichen vertraut, aber ich fahre natürlich gerne. Ich meine, ich habe das ja immer wieder anregen wollen. Ja, wunderbar. Kennen Sie zufällig einen Antiquar, Simon Schuster? Führt auch einen kleinen literarischen Salon in Berlin, Grunewald? Den sogenannten Fontanekreis? Herr Schuster hat mir zu ungewöhnlichen Erstausgaben verholfen. Ich wollte ihn schon längst anrufen. Ja, dann tun Sie das, besuchen Sie ihn. Gewinnen Sie sein Vertrauen. Bekommen Sie raus, womit er sich gerade beschäftigt. Uns interessiert alles, was Simon Schuster tut. Das verstehe ich nicht. Das müssen Sie auch nicht, Dr. Hilbrecht. Also ich glaube schon, Herr Staatssekretär. Ich kann diesen Mann doch nicht beschatten. Und selbst wenn, dann müsste ich doch wissen, warum. Herr Schuster interessiert sich für etwas, was dem Freistaat Sachsen gehört. Und da sind Landesinteressen zu schützen, Dr. Hilbrecht, die unser aller Vorstellungsvermögen übersteigen könnten. Nehmen Sie sich ein gutes Hotel, kümmern Sie sich um die Literaturhäuser oder tun Sie zumindest so und halten Sie mich im Interesse Ihres künftigen Hauses auf dem Laufenden. Ich bin kein Spitzel. Ich verstehe den Zusammenhang nicht, Herr von Sassen. Kennen Sie die Lebensgeschichte von Johann Ernst Schneller, dem Hofnarren? Ja, im Groben, ja. So eine schillernde Persönlichkeit. Er hat Sachsen an Friedrich den Großen verraten und den Siebenjährigen Krieg mit ausgelöst. Ein politischer Kopf und ein Verschwender. Sein Stern sank mit dem Erstarken des Mätressentums in Deutschland. Die Mätresse übernahm die Aufgaben des Hofnarren. Ein überaus bizarres Thema. Ich müsste mich allerdings kundiger machen. Ich bin beeindruckt. Danke, Dr. Hilbrecht. Bringen Sie doch nebenbei mal das Thema auf den Narren beim Antiquariat. Und dann beobachten Sie ihn dabei. Mimik, Räuspern, Schlucken, Unsicherheiten, jedes Detail. Ich verlasse mich da ganz auf Sie. Und natürlich zu keinem ein Wort. Ja, zu Ostzeiten hätte das Kind den Namen operativer Vorgang Hofnarr bekommen, weiß Dr. Hilbrecht. Sie Fuchs wissen doch längst ganz genau, worum es geht. Wo ist denn diese Pistole? 19.30 Uhr. Die alte Villa liegt schwer im violetten Dämmer. Papa, sag doch mal, wo die Pistole ist. Simon Schuster hört, wie in der Drogerie schräg gegenüber die Rollos herunterkrachen. Das Karree geht schlafen. Rubens Pistole liegt auf dem Tisch. Wenn Georg kommt, hat er keine Chance. Das ist übrigens ein klein faules Malt. 15 Jahre alt. Trinken Sie den mit Verstand. Na, nicht frech, Werner Schuster. Sie sind in der beschissenen Lage, was? Was denn? Auf Ihr Wohl. Hilbrechten Spitzel. Ich bin jetzt deprimiert. Können Sie nicht wenigstens das Schießeisen aus meinem Blick schieben? Aber gern. Schauen Sie, der braucht doch seine Handlanger. Sie und Claudia haben ja auch nicht allein gearbeitet. Da waren doch mindestens noch, ich weiß nicht, wie viele beteiligt. Was? Nur noch unser Georg. Georg Wirth. Hörst dich nicht? Er ist wirklich wieder Vormärzdichter. Freund von Marx und Engels. Ich gehe einfach rüber. Oder eingesperrt wegen einer Satire. Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapanski. Und er starb genau 100 Jahre nach unserem Narren, 1856 im Sommer. Das ist in einer Weile plauder Deutschen. Sagen Sie, Georg, das ist der erst morgen kommt. Ihr Verkäufer. Ja. Claudia hatte Georg eingeweiht. An dem Abend, als ich mir vor Begeisterung die Birne zugeschüttet hatte. Das Antiquariat im tiefen Herbst des Vorjahres. Ein bleierner Abendnebel kriecht durch die Straße. Claudia registriert verschwommen einen Wutausbruch des dicken Georg. Georg, willst du einen Schluck? Der fünfte Rückblick. Wenn du einmal anfängst, blättert sich die Geschichte vor dir auf. Dann musst du nur noch kombinieren. Blüherpark, da hat er ihn vergraben. Allee Nummer 57. Das haben wir in einem alten Stadtplan von Dresden gefunden. Markierung 57. Eindeutig Blüherpark. Keine Bebauung, nie immer Park gewesen, seit 300 Jahren. Ich bin ziemlich gereizt. Simon muss seine Beziehungen aktivieren. Wir müssen irgendwas in Dresden inszenieren. Denkt euch mal was aus. Vielleicht in Kombination mit diesem Kompendianten Dr. Hilbrecht. Literaturhäuser, Interessengemeinden, sowas muss man ausnutzen. Was? Zwischen Städten. Ach, gute Nacht, Georg. 19.34 Uhr. Simon Schuster sieht Goldinlays in Rubens Gebiss. Flüchtig befällt ihn die Vorstellung, dem angeschmiedeten Prometheus zu gleichen. Alle finanziellen Transaktionen des Hofnarren sind mit Agrippi rekonstruiert worden, Schuster. Mit welchen Juwelieren er Geschäfte einging, welche Grundstücke er wann veräußert hatte. Ich kenne die von der kurfürstlichen Kommission erstellten Listen auswendig. Oh, dieser Akzent. Es gab keine Steueroasen im 18. Jahrhundert. Oh, das ist ja widerlich. Die Finanzbewegungen eines Menschen waren transparent. Aber schon Friedrich der Große hat die Suche nach dem Schatz aufgegeben. Obwohl er genau wusste, dass es ihn gibt. Geschätzter Wert zwischen 10 und 15 Millionen. Lass ich nicht sagen. Mit so viel hatten wir nicht gerechnet. Aber okay. Wo hat er denn diese Pistole? Mit wie viel hatten Sie denn gerechnet? Weiß nicht. Ich hab nie wirklich an einen Schatz geglaubt. Mich interessiert Geld nicht. Was soll ich damit? Ich bin Antiquar. Claudia war so begeistert. Ich hat sie ewig nicht so entzückt erlebt wie in diesen Wochen. Es freut mich aber, dass Johann Ernst sie so euphorisiert hat. Kannten Sie Dr. Hans Hilbrecht persönlich? Er wusste alles über das deutsche Narrenwesen. Ja, aber sicher, musste sich doch präparieren. Hilbrecht stieß ja mit Johann dem Hofner an bei Ihnen in ein Feuchtbiotop. Feuchtbiotop? Wie Sie das aussprechen? Da bricht einem ja der Schweiß aus. Oh, ist das übel. Ist das übel. Dresden im Novemberniesel. Der elegante Staatssekretär Gerhard von Sassen spaziert um die Baustelle der Frauenkirche. Ach, Dr. Hilbrecht, denken Sie nicht an unsere Einsparungsauflage. Seine Hand klebt kalt am Handy. Nein, nichts, nein. Wenn der Antiquar in Dresden oder Umgebung irgendeine literarische Sache aufziehen will, dann reden Sie ihm zu. Haben Sie verstanden? Nein, sorgen Sie für Sponsoren. Dr. Hilbrecht, bitte, das ist doch keine Frage mehr der Sparsamkeit. Nun denken Sie anders. Nein, will Schuster hier ein Grundstück kaufen, dann inszenieren wir das. Will ein Kino übernehmen, dann genehmigen wir das. Alles, was Schuster ab jetzt beginnen möchte, findet unseren diskreten und vollsten Rückhalt. Doch, Dr. Hilbrecht, das hat doch indirekt auch mit Ihrem Literaturhaus zu tun. Das ist doch alles vernetzt. Hören Sie mich? Hallo? Zeitgleich. Dr. Hilbrecht, hören Sie mich? Da der Literaturwissenschaftler Dr. Ja, bleiben Sie Hans Hilbrecht an Schuster und sich dem Narren den dran. Aufgaben kaum noch gewachsen fühlt. Für Sachsen, Hilbrecht! Weiht Claudia ihren Vater in die Geheimnisse von Schatzdetektoren ein. Die siebente Rückblende. Gehen wir davon aus, dass es sich um große Mengen von Edelmetallen handelt und dass die Vergrabungsstelle ungefähr 10 Meter tief liegt. Was hältst du davon? 10 Meter? Da brauchst du einen Brunnenbauer. Vielleicht hat er nur Perlen verbuddelt. Und was antworten wir, wenn uns jemand sieht? Wir brauchen 2 Detektoren. Übrigens, ich habe Georg eingeweiht. Er wird aber jetzt dabei sein, sonst schaffen wir das nicht. Wieso 2? Einer muss uns die Vergrabungstiefe und der andere die Art des Metalls anzeigen. Wir wollen doch nicht nach einer Bombe graben. Sonst fliegen wir bei unserem Spiel noch in die Luft. Vater und Kind Schuster verstreut auf der Wiese vom Blüherpark. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich kann mir das vorstellen. Darum also 2. So rennen wir mit so fiebenden Gestängen rum? Nachts. Am besten bei Regen. Das Gelände ist vorher in Planquadrate aufzuteilen. Besorg erstmal die Wunderwaffen. Hm. Und was kostet das? Naja, ein paar Tausender müssen wir investieren. Das können wir ja dann von der Steuer absetzen. Oder mit dem Finderlohn vom Freistaat Sachsen verrechnen. 19.39 Uhr. Auf dem südlichen Autobahnzubringer steckt Georg Wert in einem Baustellenstau. Georg, jetzt komm doch endlich. Die Uhr tickt. Und während Simon Schuster gemütlich bei einem Glas Wein mit dem Hilbrecht über meinen Norden plauderte, hat das Töchterchen die Detektoren besorgt, was? Richtig. Und Sie sind bei Nacht und Nebel durch den Blüherpark gelaufen. Ach, richtig. Das hat gematscht zum Hunde erreichen. Ich hatte mir vorher 3 Whisky gegönnt, weil das alles so was von absurd war, Herr Ruben. In mir war der kleine Junge auferstanden, oder? Ich wollte meiner Tochter eine Kindheit wiedergeben, die so schnell verflogen war. Wie das so ist mit den Kindheiten. Aber gut. An der Stelle, wo ihr fantastischer Literaturpavillon dann gebaut wurde, da sind sie fündig geworden. Ja, dort hat er gepiept, ja. Und da wurde uns ganz anders. Und sie sagen mir jetzt sofort, wo der Schatz ist. Und ich schneide nach den Nosen noch. Oh Gott, der ist zu allem fähig. Der ist nicht hier. Nehmen Sie das Messer weg, das halte ich nicht aus. Schließfächer, Bahnhof, Banken. Simple Schließfächer. Die Schlüssel? Ja. Gut. Dann werde ich sie jetzt töten und auf ihre Tochter warten. Glaubt ja, wisst ja nichts. So ein Arsch. Entschuldigung. Ich wollte tricksen, aber das klappt bei Ihnen nicht. Ich kann Ihnen auch ein Ohr abschneiden. Und ich steche Ihnen einfach in den Oberarm. Mir ist das völlig wurscht. Wenn du mit meinem Vater was tust, dann bringe ich dich um. Im Peterweiß. Dritte Reihe von links. Ästhetik des Widerstands. Klappen Sie das auf. Da ist ein Schlüssel. Und der gehört in welches Loch? Sie haben Dr. Hilbrecht ermordet. Ja, wenn Sie eine fingierte Landkarte hier für den Schreibtisch gelegt haben. Ein kleines Meisterstück kartografischer Fälschung. Schade, dass ich keine Kopie habe. Ja, aber Sie müssen doch irgendwas geahnt haben, Schuster. Nee. Sie sind einfach auf eine gedankenverlorene Kritzelei reingefallen. Rote, blaue, grüne Linien. Eine Landkarte. So ein Quatsch. Und Sie haben ihn erschlagen. Mit meiner schlummernden Muse von Brancusi. Mit meiner Bronzeplastik. Aber Hilbrechts Hinterkopf war es doch egal, durch welchen Kunstgegenstand er gespalten wurde. Er hat seine Schuldigkeit getan, ein belesener Mur, weiter nix. Er ist selbstredend auf Geheiß von Gerhard von Sassen bei Ihnen eingestiegen. Er war der Einzige, der sich hier zwischen Ihren Büchern und Papieren zurechtfinden konnte. Claudia schießt das Bild der langen, verrenkten Leiche vor die Augen. Wie eine Karnevalspuppe hing der Literaturwissenschaftler über den Schreibtisch. Sein mageres Hinterteil stach in den behaglichen Raum. Komme mit meiner Tochter abgespannt nach Hause von einer der wichtigen Verhandlungen über den Aufbau eines literarischen Pavillons in Dresden und der Konzipierung von Matineen und honorarfreien Lesungen zu Gunsten des Wiederaufbaus der Frauenkirche und weiteren organisatorischen Überlegungen in ästhetisch-kulturellen Dimensionen, die Sie noch nie gestreift haben. Und da liegt er. Sein Blut tropfte auf den Kupferstich eines unbekannten italienischen Barockmeisters. Sie Mörder. Polizei, Verhöre, Unterstellung und Geklatsche. Ich hatte mit Dr. Hilbrecht eine Kooperation der Literaturhäuser organisiert. Lesungen junger Autoren, Vorträge, Laienspiel, Off-Gruppen. Und Sie schlagen ihn tot. Sie ekeln mich. Aber ja, ist ja schon gut. Welcher Bahnhof? Schuster, der Bahnhof. Ostbahnhof. Eine schwarze Ledertasche. Im Rucksack, Marke Aussteiger. Eine blaue Leinentasche. Machen Sie mich los. Meine Schulter zersplittert. Es ist nicht nötig, mich zu foltern. Unser Staatssekretär hatte Sie bei Ihren zahlreichen Besuchen in Dresden nicht mehr hinlänglich observieren können. Die Geschichte mit den Detektoren ist ihm glatt entgangen. Ich hatte bis zum Tod des armen Hilbrecht keine Ahnung, dass da schon ein Haufen Mordbuben wie Scheißhausfliegen an uns dran waren. Ostbahnhof? Schuster, Schuster. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das abnehmen soll. Geben Sie mal noch einen Whisky. Ich muss jetzt rübergehen. Claudia wird dieses Haus nie mehr betreten, wenn sie nicht ein entsprechendes Zeichen von mir hört. Ich muss rübergehen. Das wäre nicht zu Ihren Gunsten, wenn ich jetzt den Geist aufgebe. Ja, ich muss jetzt die Polizei rufen. Ja. Denken's. Ich habe ja nichts gegen Sie. Von Sassen persönlich hat mich observiert. Hat der eine Maske getragen oder einen Motorradhelm? Der sieht doch nicht aus wie Ibsen Dapsen, du. Er wollte den Schatz unbedingt für seine leuchtende Karriere. Und als der Hotelportier ihm sagte, dass die Schuster durchnässt, dreckig und angeheitert ins Hotel gekommen sind, ist er durchgedreht und hat mich gerufen. der ich doch schon längst Wien in Richtung Dresden verlassen hatte. Während das öffentliche Interesse am gewaltsamen Ableben des Dresdner Literaturwissenschaftlers im anlaufenden Weihnachtsgeschäft versandet, wedelt Staatssekretär Gerhard von Sassen, seinem Freund Ruben, eine computergestützte Analyse der vermeintlichen Landkarte unter die Nase. Die Analyse der von Ihnen eingereichten Zeichnung hat ergeben, dass es sich um keine tatsächliche Landschaft handelt. Jedenfalls stellt sie keinen Gebietsausschnitt aus dem Territorium des Freistaates Sachsen dar, das Landesvermessungsamt. Es war völlig sinnlos, das mit Hilbrecht in Berlin. Ein überflüssiger Mitwisser. Deine Worte, Gerhard. Ich musste davon ausgehen, dass er gefunden hat, was wir suchen. Dann sind wir eben Mordkomplizen. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Wir haben Schuster unterschätzt. Er hat bewusst eine falsche Fährte gelegt. Und er weiß nur, dass ihm jemand auf der Spur ist. Es ist betrüblich. War das dein erster Mord? Klaus. Vermutlich nicht der letzte, Gerhard. Von Sassen, ja? Nein. Simon Schuster starrt auf die Zeiger der Jugendstillstanduhr. Es ist 19.40 Uhr. Ihm fällt der Zigarrenstummel aus der Hand. Nichts ist im Haus zu hören. Machen Sie mich los. Ich kann nicht mehr. Ich muss zur Toilette. Da, die Zigarre. Sie ist unter den Schrank gerollt. Soll ich Ihnen eine Schüssel bringen? Diese Vasen vielleicht? Sag Sie, was ist das? Wieso steht die hier und nicht im Museum? Claudia wollte Archäologin werden. Hat nach Vorlagen getöpfert, da war sie 8. Ah. Begabt. Wirklich. Passen Sie auf, ich stecke Ihnen die Bude an. Ihr gesamtes wundervolles Antiquariat. Das ist nicht Ostbahnhof, sondern... Sie Trüffelsau! Rückblende. Winterende. Es wird keinen Bodenfrost mehr geben. Simon Schuster liegt auf der Couch und staunt im Halbschlaf über Claudias Energie. Die Pläne reifen wie spanische Erdbeeren. Aber manchmal haben die Beteiligten Schwierigkeiten, den Durchblick zu wahren. Und das soll keine technischen Probleme geben? In dem kleinen Raum? Das wird unsere Schatzkammer, Georg. Wir beide buddeln uns genau da in die Erde. Schallisolation, keine Fenster, trotzdem Entlüftung, einfach herausnehmbare Bodenplatte, doppelte Wände zum Verstauen vom Sand. Aushub heißt das. Und wenn es an dem Türchen klopft, hüpft Georg aus dem Loch. Wir legen den Teppich drüber und tun, als wären wir im Frauenruheraum. Draußen Bratwürste und Tombola für die arme Frauenkirche. Und während wir graben, werden nebenan die Literaten ihre Lyrik lesen. Und der, der den Pavillon bauen lässt, der fragt sich nicht, warum die dicken Wände, warum die Dunkelkammer. So viele werden nicht ohnmächtig. Papa hat den Pavillon nachher der Dresden-Werbung GmbH versprochen. Kostenlos zur Übernahme. Wenn er sich nicht um Aufbau und späteren Abbau, einschließlich Lagerung, kümmern muss. Der Geschäftsführer ist ein alter Freund von ihm. Die Installation kostet ihn dreimal weniger als das ganze Ding. Und da hat er im Gegenzug größtes Entgegenkommen zugesichert. Wieso seid ihr alle auf einmal so gerissen? So clever. Ich hätte das nie auf die Reihe bekommen, nicht mal gedanklich. Schott. 19.42 Uhr. Schott. Dass ich das alles nicht auf Tonband habe, Schuster. Sie wissen schon, für die alten Tage unter Palmen, hm? Sag ich das? Da kannst du bitten. Aber ich weiß immer noch nicht, wo der Schatz ist. Ich gebe dir noch 5 Minuten. Frühling, Dresden. Dampfer, Kunst an allen Orten. Der Blüherpark in hellgrün. Noch ein schneller Blick zurück. Ja, dank Ihrer Initiativen wird Dresden weiter erblühen. Sie haben einen prächtigen Pavillon entwerfen lassen. Sie konnten die Hypobank Dresden-Berlin interessieren. Sie haben Spendenaktionen für die Frauenkirche gestartet. Mein Geld, das dreifach zurückfließen wird. Mein jetzt schon prognostizierter Gewinn durch Eintritt, Catering, Standvermietung nach 100.000 Mark. Ihr Engagement, Herr Schuster, macht unser Fest attraktiver. Wir müssen Ihnen danken. Allein die Möglichkeit, auf dem geschützten Blüherpark die Festpriese zu errichten. Ja, gewisse Einflussnahmen gestattet mir mein Amt. Sogar gegen die grüne Lobby. Ich werde das Geschehen weiter mit Interesse beobachten, aber eigentlich bin ich Antiquar, weniger Organisator. Ja, gut, gut, gut. Und die Polizei tappt weiter im Dunkeln? Ja, offensichtlich. Mhm. Dr. Hilbrecht wollte über das deutsche Narrenwesen ein Buch schreiben. Mhm. Ja, wussten Sie das? Jetzt hat er mir verheimlicht. Aber der Narr soll einen Schatz versteckt haben. Davon hat er geschwärmt. Ja, aber der Biografie, Spekulant, Makler, Politiker, Clown, ein Top-Manager seines Jahrhunderts und ein Spion auf allen Fronten. Als er starb, soll sich man angeblich auch sein Reichtum aufgelöst haben. Naja, das hat Hilbrecht mir erzählt. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass dieser Narr ein Erzfeind vom Grafen von Brühl war. Ich hatte immer nur die Brühlschen Terrassen. Es ist 19.44 Uhr. Ein Motorrad, eine Gruppe später Fahrradfahrer, dann enttäuschende Stille. Na, stärchen Sie mir nicht den Bewusstlosen vor. Sie haben mich gestochen. Sie haben mir in den Arm gestochen. Ich blute. Das ist eine radikale, aber wirksame Methode der Lebenserweckung, was? Mir wird schlecht. Na, dann klebe ich Ihnen jetzt doch den Mund zu. Du, das machst du nicht mit ihm. Finger weg. Dann ersticke ich. Welche Bank? Welches Codewort? Warum kommt denn keiner mir zu helfen? Die Bank, das Codewort. Dresdner Bank, Filiale 221. Mätresse. Was? Das Wort Mätresse. Der Narr stolperte über die Mätresse von Friedrich August, Eleonora Wildenhain. Das ist raffiniert. Die Wildenhain war eine ausgekochte Person. Sie lebte übrigens auf den ehemaligen Anwesen von Gräfin Kosel. Haben Sie das gewusst? Natürlich. Dresden zum Sommeranfang. Das Festival läuft wie geschmiert. Was macht er? Nix. Geht spazieren, sitzt in Restaurants. Merkwürdig. Er muss doch was machen. Er muss doch was unternehmen. Die Überwachung ist wasserdicht? Lückenlos. Seine Tochter? Ist weg. Nicht in Dresden, wurde nirgendwo gesehen. Ist in keinem Hotel gemeldet. Wahrscheinlich verreist. Klaus, das gibt's doch nicht. Der hat doch alles eingefädelt. Das Festival läuft. Der muss doch was machen. Der zieht sich doch nicht zurück. Der hat doch diesen idiotischen, viel zu großen Pavillon nicht umsonst dorthin bauen lassen. Ich hab doch nicht umsonst, unentwegt, bis zur Schmerzgrenze meine Befugnisse überschritten. Gerhard, Sie graben. Und wir hören ab. Ach so? Ja? Das sagst du mir so im Vorbeigehen? Was ist der Zweck dieser Überraschungsaktion? Willst du mir beweisen, wie wichtig du bist? Das musst du nicht, Klaus. Sie sind bei ungefähr 1,5 Meter. Sie müssten bald fündig werden. Die Villa um 19.48 Uhr. Georg Wirth ist endlich aus dem Stau raus. In 3,5 Minuten wird er die alte Villa erreicht haben. Eine schwere Unruhe befällt ihn. Ja, da ging der Spaß ab, was, Schuster? Sie draußen in Dresden in der Sonne, fährt durch Pillnitz, ein Spaziergang durchs grüne Gewölbe, eine Fahrt auf der Elbe mit dem Dampfschiff Sächsische Schweiz. Und wir wussten alles. Kommen Sie. Trinken Sie einen Whisky mit mir. Komm doch, verdammt nochmal. Auf Johann Ernst Schneller, den neuen. Wir wussten, dass wir abgehört werden. Wussten wir. Sie jammert sehr. Uns die Arbeit machen lassen. Ja, aber dann regen Sie sich wieder ab. Sie haben doch nicht einen Krümel Erde bewegt. Wir haben den Pavillon mit Wanzen durchsetzt. Das war die reine Wonne. Wir waren so genau, dass wir sogar nachts die Schlafgeräusche hörten. Alles. Diese miesen Säue, das gibt's. Als Claudia und Georg ihr sparsamen Keuchen Gespräche ganz einstellten, da wussten wir auch, dass ihr wusstet, dass wir euch abhören. Wir wussten aber auch, dass ihr nicht wusstet, wer wir sind. Und dann haben wir auf den Moment gewartet, auf das Knirschen. den leisen Freudenschrei, das Scharren, das Aufbrechen. Da kam nichts. Da kam nichts. Na, das ist wohl nur Graben, Graben, Graben, Graben. Eine Endlosschlaufe, auf die wir einen Tag lang reingefallen sind. Da war sie schon weg. Auf und davon. Ist uns glatt entgangen. Siehst du? Wir haben die Schatzsuche aufgegeben, als die Zwischenwände mit Erde zum Platzen voll waren. Wir haben uns geirrt. Der Boden unterm Pavillon war leer. Ich dachte, über den Punkt waren wir hinaus. Bitte, rufen Sie Gerhard von Sassen an. Der soll herkommen. Er soll mit Ihnen zusammen in der Dresdner Bank gehen. In den Schließfächern befinden sich nur persönliche Wertgegenstände. Meine Versicherungsnachweise, mein Testament. Ich habe vorhin auf Zeit gespielt. Verstehen Sie, Ruben? Ich dachte, vielleicht kommt Claudia ja doch noch und holt die Polizei. Ich würde doch niemals die Polizei holen, wenn ich den Schatz hätte. Ach ja, das kommt mir alles ganz bekannt vor. Jetzt ist Schluss. Ich muss jetzt rüber. Letzte Fahrt nach Dresden. Die Lehre nach dem Fest. Es wird keine Rückblende mehr geben. Tja, Gerhard. Dann werde ich mir unseren Simon Schuster in Berlin-Grunewald einen Besuch abstatten, den er vermutlich nicht überleben wird. Hilbrecht reicht. Aber du machst dir doch die Finger nicht dreckig, Herr Staatssekretär. Es wird ein paar Monate dauern, bis ich das Zeug verkauft habe. Ich melde mich erst, wenn ich das Geld habe. Dir wird dein Boot einen Schlüssel bringen zu einem Schließfach am Dresdner Hauptbahnhof. Du holst dir den dort deponierten Koffer noch am selben Tag ab und verschwindest. Bitte möglichst nicht in den Teil der Welt, in dem ich mich aufhalten werde. Vielleicht erhebst du Ansprüche, mit denen ich nicht einverstanden sein kann. Möglich. Aber du musst mir jetzt vertrauen. Wir beide sind Nahenschatzsucher von Jugend an. Ich bedrück doch meinen alten Kumpel nicht. Sollte der Schatz zu meinen Ungunsten von Schusters Händen in deine Hände übergehen, oder du gedenkst, mich mit Almosen abzuspeisen, dann mach dich auf was gefasst. Schau. Wär ich du und du hättest dich ein paar Monate nicht bei mir gemeldet, würde ich alles verpfeifen. Die Morde an Hilbrecht und Schuster, ja, vielleicht auch noch an Fräulein Schuster und dem Gehilfen Georg Wert. Und dann weiß die Welt Bescheid und Klaus Ruben kommt nicht zur Ruhe. Na, Gerhard, das wäre doch unklug, dich draußen zu lassen. Mir wird kalt. Du wirst natürlich nie erfahren, ob ich dich nicht übervorteilt habe. Das wird dich martern, alter Junge. Noch nach Jahren wird es in dir rumoren. Die Wechselbilder kann ich dir leider nicht ersparen. Du hast mich bei all meinen Gedanken ertappt. Aber die allergeheimsten kenne ich nicht. Nämlich den Schatz doch noch legal zu machen und das Ganze als Riesenkuh auszugeben. Und dann strahlt Gerhard von Sassen im Glanze der öffentlichen Bewunderung. Ja? Na, gib schon zu. Leb wohl, Klaus. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Ja, wir werden uns nicht wiedersehen. Die letzten Minuten. Also, was ich nicht verstehe, wie habt ihr Burschen den Schatz unbemerkt abtransportiert? Wo hat er denn diese Pistole? Das ist meine allerletzte Frage. Ich schicke Ihnen dann meine Autobiografie, das Geheimnis des Rufnamen. Gut, Simon Schuster, gut. Ich werde es jetzt betäuben und in meinen Wagen schaffen. Dann schlafen Sie, bis ich die Taschen habe. Jetzt ist Schluss. Und dann lasse ich Sie laufen. Ich muss die Polizei rufen. Haben Sie schon mal über Teilen nachgedacht? Wenn Sie den Schatz sehen, das ist so unglaublich. Das können Sie in 100 Jahren nicht verbrauchen. Das können Sie alleine niemals in Geld ummünzen. Ja, ich muss jetzt die Polizei rufen. Ist der fantastischste Schatz, den die Menschheit je gesehen hat. Geschmeide, Colliers, schwere diamantene Gehänge, goldene Becher, Broschen, groß wie Rinderohren und die Ringe. Ach, die Ringe, Ruben, mein Freund. Tiefgrüne Smaragde, leuchtende Rubine, lachende Perlen, der blaue Kobalt und der sanfte Jade. Jetzt kollabieren Sie mir nicht, Schuster. Sassen, Sie und ich, das ist die Dreifaltigkeit, das ist die historische Gerechtigkeit. Ah ja. Gerhard von Sassen wurde heute Nacht von einem unbekannten Täter auf offener Straße vor seinem Haus erschossen. Wo ist denn diese Pistole? Die Kugel traf ihn mitten in die Stirn. Er hatte weder Zeit, Angst zu haben, noch verspürte einen Schmerz. Er war tot, bevor sein Kopf auf dem Pflaster aufschlug. Nicht schießen, nicht schießen, bloß nicht schießen. Raubmord. Ich muss jetzt rüber, ich muss jetzt rüber. Plötzlich öffnet sich mit einem gewaltigen Knall die Tür. Der heilige Georg stürzt sich mit wehenden Flügeln, einem Racheengel gleich, auf die Bestie und wirkt sie, bis der Antiquitätenhändler Ruben aus Wien in die Knie geht und einem Wurm gleich auf dem Boden sich windet. Die Pistole, Claudia, auf den Tisch! Claudia greift nach der afrikanischen Negerplastik von Karl Einstein. Nee, nicht die Negerplastik, die Pistole, Claudia, auf dem Tisch, nimm sie da! Wie soll ich sie jetzt schießen? Am Drücken! Georg, Kopf weg! Ein Schuss, dann noch einer, keuchender Atem, ein dumpf fallender Körper. Ein letzter Schnaufer. Das hätten wir alles vorher einkalkulieren müssen. Die Pistole auf dem Tisch. Papa, du hast mir nie durch dieses Telefon gesagt, wo die scheiß Pistole liegt. Griffbereit in seiner Nähe, oder was? Wie erstarrt habe ich da gesessen. Was soll ich denn machen? Jetzt habe ich ihn mit seiner eigenen Pistole einfach klick. Ist er tot? Ich habe noch nie jemanden von hinten angesprungen. Will die Näherplastik wieder hin. Die ist wertvoll und aus Holz. Hat's ja nicht mal bemerkt, der schmutzige Bandnase. Einbetonieren im Keller. Vergraben wir ihn hinter der Hecke und pflanzen ein Maiglöckchen drauf. Gelben Steinbrecher oder giftigen Fingerhut. Würde mich bitte einer von euch losmachen. Aus dem Regal löst sich eine Perle. Plopp. Es ist 20 Uhr. Das Geheimnis des Hofnarren. Kriminalhörspiel von Andrea Czesinski nach dem Roman von Detlef Blum. Es sprachen Simon Schuster, Hans-Werner Bussinger, Klaus Ruben, Wolfgang Böck, Claudia Schuster, Claudia Hübecker, Gerhard von Sassen, Christoph Quest, Hans Hilbrecht, Michael Kind, Georg Wehrt, Martin Engler, Höfel, Klaus Herm, Erzähler, Gerd Grasse. Schnitt, Tina Emmerling, Ton, Bernd Friebel, Regieassistenz, Clarisse Cosset, Regie, Ulrike Brinkmann. Produktion Deutschlandradio Berlin 2001.